so wie man's immer sieht, mit allem Brot dran. Ich war dein erster Mann. Du hast mich verzaubert und mich tief in dir gespürt. Doch sieh, was ist passiert, wohin hat es uns geführt? Hoffnung gab ich auf, ich habe es eingesehen, diese Liebe ist verbraucht. Du liebst heiße Bies und Disco-Licht und die Dinge, die besser schmecken. Nur für mich ist es ab hier vorbei, ich hab selbst zu oft gesündigt. Dich nicht halten. Mir war klar, was kommt, vorbei sind all die schönen Zeiten. Ich denk auch oft an dich, wie es früher einmal war. Und ich bin froh, dass es zu Ende ist, nach all dem, was geschah. Und ich